Musik schon fertig ist und Gesangsmelodien schon bestehen. Wenn sich Ideen nicht mit Wort füllen lassen und das Potenzial verbrannt scheint. Von wegen, mit was kommt im Müll ab und hol den ganzen Blumen, den ich im Kopf gesammelt habe. Und es wäre dann ein Wunder, nicht in Phrasen zu verfallen, wie das Blatt vor mir wird einfach leer. Weiter grübeln, leicht gemacht, wenn Vakuum entsteht. Ein weißes Blatt und Kreativität ist das, was fehlt. Also Spurensuche im Regal und Schwupp, zwei entstehen. Musik ist Körper, nächste Kraft, die mich wieder bewegt und mich bewegt. Sagt, dass alles Wiederholung ist, über alles schon geredet wurde und die Themen längst bekannt sind. Dann hört doch auf, Musik zu machen und sucht euch andere Sachen, die Befriedigung verschaffen. Auch nach 25 Jahren zu behaupten, dass der Rock'n'Roll erfunden wurde, kann doch eigentlich gar nicht sein. Es stehen doch genug bereit, die weiterdenken wollen. Und Einfallslosigkeit ist nicht das, was verbreitet werden soll. Denn ein Mittelfinger ist ein Grund, warum Subkultur besteht. Und ein Zeigefinger ist der Schuss, der nach hinten losgeht und dich erlegt. Und auf diesem Weg zeigt sich dann ganz diskret. An diesem Abend schreit ein von dir. Doch sind wir ehrlich, jeder ist entbehrlich. Ich bin heute Nacht auf Gott getreten. Als Neustart und als Ausgangspunkt für dich. Kreuz über Kopf und jetzt erst recht. Quirl, quirl, das Wort gefecht. Wo weise Kreise, hör uns hin, wenn ich Sinnsalat bin. Hülle, Hülle, heilig, die Verpackung ist was hilft. Nur die Aussagen sind peinlich, sind sie wieder mal nicht festgelegt.